Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, Herr. Danke für deine Fülle hier im Raum. Ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir für deine Kraft, Herr. Für deinen Fluss, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wort heute Abend, Herr. Amen. Ja. Bei mir ist das immer so, mit den Predigten, das ist immer so wie so eine Schwangerschaft. Ja, das ist was ganz Kleines, was irgendeine Bibelstelle, und das wird dann in mir immer größer. Ja, und irgendwann gibt es dann die Wehen und dann kommt es irgendwann raus. Und ja, die Wehen sind auch nicht so ganz angenehm, es ist wirklich ähnlich noch wie eine Schwangerschaft. Jetzt hoffe ich auf eine frohe Geburt. So keine Geburtszange holen, ne? Die Sauglocke. Ja, und das, da quasi, diese Bibelstelle war, glaube ich, in 1. Könige 7, da steht, ja, diese Bauarbeiten am ersten Tempel. Ihr wisst ja, früher gab es die Stiftshütte bei den Israeliten, wo Gott quasi seine Gegenwart, das heißt Zelt der Begegnung, ja. Und dann kam dieser erste Tempel, den Salomo gebaut hat. Und da ist mir so ins Auge gestochen, diese Kupferarbeiten an den Tempel, wie detailliert das alles beschrieben wurde, wie das alles gemacht wurde, ja. Und dann sind mir diese zwei Säulen, da werden zwei Säulen beschrieben in den Tempel, Jachin und Boas heißen die, ja. Die haben auch Namen gerichtet, warum auch immer. Und ich habe dann mal, weil das kam ja so überdimensional, ich habe es dann umgerechnet, ja, die waren so und so viel Ellen, glaube ich, 8 Meter waren das, glaube ich, oder ein bisschen mehr sogar, und aus Kupfer oder aus Bronze gegossen, ja. Der Umfang war dargestellt. Wieso musste das alles so genau dargestellt werden? Ja, wieso hat man das so genau beschrieben? Ja, und ich hab's dann mal durch die KI gelassen und hab's berechnet, wie viel Tragkraft hat so eine Säule, ja, im ersten Tempel. Und das war ganz erstaunlich. Die Tragkraft von so einer Säule im ersten Tempel, da gibt's Schätzungen, je nachdem, wie gut das Material war, ja, war die Tragkraft so von 1500 bis 7000 Tonnen, ja, Tragkraft, ja, und das, wenn man überlegt, das Tempeldach hatte schätzungsweise 60 bis 90 Tonnen Gewicht, ja, und so eine Säule konnte mindestens 1500 Tonnen Gewicht tragen. Ich denke, völlig überdimensioniert, ne, völlig überdimensioniert. Diese Säulen für den Tempel, ne? Warum so mächtige Säulen da reingebaut wurden, ne? Und da habe ich so gedacht, das ist so ähnlich wie bei uns, ja. Es gibt ja eine Bibelstelle, die sagt, wir werden nicht über unser Maß hinaus versucht werden, ja, oder belastet werden, ja. Und ich glaube tatsächlich, das hat mir Gott die Augen drüber geöffnet, dass es eigentlich so ist, heißt, wenn wir jetzt Probleme kommen oder Sorgen und das sagt, dann fangen wir schnell an zu meckern oder zu jammern und Sorgen zu machen, ja. Aber eigentlich ist das nur so eine Art Belastungstest, ja, so eine, ich weiß nicht, das ist nicht von Gott natürlich, ne, wir leben in dieser Welt und andere Menschen geht's auch so, die Gott nicht kennen, ne, aber irgendwie hat mir Gott gesagt, wir sind für diese Sachen auch völlig überdimensioniert, also schon richtig, aber einfach, es ist kein Vergleich, was auf uns zukommt, ja, wir trauen uns nur einfach zu wenig zu, ja, dieser Tempel, der war gar nicht groß, ich glaube 25 Meter breit oder lang und 9 Meter breit und 13 Meter hoch. Aber diese Säulen darin, der eine Jachin, die hieß festgegründet, und Boas heißt übersetzt die Stärke des Herrn, also festgegründet in der Stärke des Herrn, ja. Ja, und so hat er uns auch gemacht, weißt du. Der innere Mensch in uns ist dermaßen belastbar aus seiner Kraft heraus, ja, und durch nichts zu überwinden, ja, durch nichts zu überwinden. Das war auch das Prinzip dahinter. Und dann habe ich da weiter studiert über den Tempel. Wie war das überhaupt? Wie war es bei der Stiftshütte oder bei dem Zelt der Begegnung? Beim Zelt der Begegnung war es so, dass Gott alles beschrieben hat, wie es sein sollte, ja. Der hat das ganz genau vorgegeben, ja. Wie lang, wie breit, welche Kotteln dahin und welche Kotteln dorthin und wie die Bundeslade aussehen soll. Und das alles hat er beschrieben. Und beim ersten Tempel, der war gar nicht mal Gottes Idee. Das hat Gott nicht gesagt, baut mir einen Tempel. Sondern David hat plötzlich diesen Gedanken, ich wohne jetzt in einem Haus, warum soll Gott jetzt in einem Zelt wohnen? Ja, das ist eigentlich auf Davids, ja, in seinen Gedanken gewachsen. Ja, er wollte unbedingt Gott einen Tempel bauen, ja. Und Gott brauchte eigentlich gar keinen Tempel, ne? Und hat sich aber dann auf Davids Wunsch eingelassen, ja. Er hat bloß gesagt, du wirst nicht mehr bauen, weil du so viele Kriege geführt hast. Salomo wird ihn bauen. Und so kam es dann auch. Und dann war aber keine Vorgaben von Gott, wie soll der aussehen, wie soll der gemacht werden, sondern das hat alles Salomo und seine Baumeister haben das fest geregelt, ja. Und auch dieser Kupfergießer, Hiram hieß der, ja, das war ein Künstler seines Fachs, ja, der hat das perfekt gemacht, aber es war nichts aus dem Willen Gottes heraus geplant gewesen, ist wie beim Zelt begegnen. Es war alles eigentlich Menschenwerk, ja. Aber Gott hat sich dazu gestellt und auch bei der Einweihung des Tempels war es wie beim Zelt der Begegnung, die Herrlichkeit füllte den Tempel. Er hat sich einfach dazu gestellt, Gott hat sich dazu gestellt. Und von Salomo wissen wir ja, er ist der weiseste Mensch gewesen wohl, ja, laut Bibel, ja, was man so weiß. Obwohl, ich habe einige Fragen daran an diese Weisheiten, ja. Vielleicht war die Weisheit dann auch befordert, ja. Gegen Ende kam er ja immer mehr in Probleme, ja, mit seinen ganz, ganz vielen Frauen. Ich weiß nicht, konnte der mit dieser, wenn man sich überlegt, 300 Hauptfrauen und 700 Nebenfrauen, wie viel Weisheit braucht ein Mann, um das zu koordinieren, ja. Ja. Man liest das so drüber und denkt sich normalerweise, ja, das war halt früher so, ne? Aber einfach die ganze Logistik dahinter, ja. Ja. Und das Problem bei dieser Sache war halt, dass diese ganzen Frauen, ja, und viele Ehen hat er einfach, oder viele Frauen hat er geheiratet, um Bündnisse zu schaffen mit anderen Königen. Außenrum, ja, um Bündnisse zu machen, ja. Das heißt, er hat sich die eingeladen, um da Frieden zu haben oder was er dafür bekommen hat, ja. Und gleichzeitig hat er aber auch diese Götter mit eingeladen, ja, die diese Frauen mitgebracht haben, ja. Deswegen prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, das ist wirklich so. Guck, was deine Frau, dein Mann mitbringt. Jedenfalls hat er sie dann am Hals gehabt, ja, und ja, diese Götter, ja, diese Götter, ja. Und ich habe, wenn du eine Frau hast, du hast wirklich alle Hände voll zu tun, ja. Ja, und es braucht mehr als Weisheit, um da klarzukommen, ja. Ich will für alle Singles, ja, das ist nicht immer Zuckerschlecken in der Ehe, ne. Das ist nicht immer Zuckerschlecken, ja. Da hängt viel dran, ja. Du lernst Demut, du lernst auf alle Fälle Gott zu vertrauen. Ja, wie geht's euch? Ihr seid noch ganz am Anfang, ja. Es wird noch spannender. Ich sehe jetzt noch keine grauen Haare, oder? jedenfalls hat sich diese Ansammlung von Gedankengut, Gedankengebäuden, von Götzen und von Göttern einfach in diesem Bereich des Tempels auch angesammelt, ja. Das wurde immer mehr verweltlicht, ja. Und dann nach Salomo kamen auch noch andere Könige, ne, die das weitergetrieben hatten, ja. Wo Salomo gestorben ist, hat sich erstmal das Reich geteilt. Es gab dann das Nordreich und das Südreich. Und dann kam auch, da heißt es so schön, dieser König tat, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab es einige von der Sorte, die wirklich auch noch mehr Götzendienst reingeholt haben, die Wahrsagerei reingeholt haben in den Tempel, alles möglich, was du dir vorstellen kannst, von der Esoterikmesse, alles abgeholt haben, alles in den Tempel rein, ja. Und zum Schluss war es so ein richtiges Kaufhaus, ja. Also, der Tempel musste einfach zerstört werden. Es ging gar nicht anders. Es ging gar nicht anders. Weil es war teilweise wie ein Ablasshandel, ja. Ja. Sie haben wirklich auch diese, also, wenn sie fromm waren, die Juden, ja, wenn sie nicht von diesen Göttern beeinflusst waren, ja, war es doch so, dass sie gedacht haben, ja, wir haben aber den Tempel, ja, wenn irgendwas ist, gehe ich in den Tempel und opfer dafür, ja, ich brauche mich nicht anstrengen, ich brauche nicht groß Buße tun, ich bringe meine 2 Tauben, meine 5 Kühe oder meine Ziege, ja, und dann werden die geschlachtet und alles ist wieder gut. Es hatte sich so ein Automatismus gebildet, ja, wie so ganz parallel wie im Mittelalter in der Kirche, dieser Ablasshandel, ist ganz ähnlich, ja. Es hatte sich in den Herzen der Juden, da war nicht mehr dieses, ah, Gott ist hier, ja, und wie es manchmal noch in der Wüste war, dass sie diese Ehrfurcht hatten vor Gott, sondern es hat sich eine Lauheit eingestellt, ja. Ich kann das, was ich falsch mache, ich bringe halt die Tauben, und wenn ich genug Geld habe, dann kann ich noch mehr Sünden mir leisten und dann kann ich das tun und jenes tun, ich bringe halt die Kühe und die Tauben, was Gott halt will, damit er wieder Ruhe gibt. Ja, so ähnlich war das, ja. Und der Tempel konnte nicht so bleiben, ja. Und das war auch dieser Götzendienst und dieser Hochmut, der den Tempel zur Fall gebracht hat. Und dann nochmal in dieses Bild auf uns, ja, wenn wir sind stark, weißt du, weil Jesus in uns ist, ja. Aber was wirklich jeden starken Tempel oder jedes Königtum zum Fall bringt, ist andere Götter, diese Teilung und Hochmut, Stolz. Ja, das bringt jeden Tempel zu Fall. Selbst wenn du mit feurig mit Jesus gehst und voll dabei bist und so eine Phase des Stolzes kommt, wie es der Christian vorhin, das ist wirklich, du musst, wenn dich jemand lobt, dann musst du schon aufstellen, was passiert da, ja? Ja, manchmal wirst du ja auch gelobt, weil man dich in irgendeine Richtung bringen will, ja? Also ist da auch schon aufgefallen, ja? Ja. Du kriegst Honig ums Maul geschmiert, ja, sagt man auf gut Schwäbisch, ja, und dann musst du das bedienen, du musst das einfach bedienen, wenn du noch mehr Honig willst, ja, du musst es einfach bedienen. Und Gott hat die Babylonier geschickt, ja, er hat den Nebukadnezar geschickt, ja, der hat Jerusalem belagert und hat Jerusalem zerstört und hat den Tempel zerstört und hat alles mitgenommen, was in den Tempel war, hat alles mitgenommen, was in den Tempel war. Und von Nebukadnezar weiß man einige genaue Sachen. Er ist eigentlich in der Bibel das Symbol für Hochmut, ja, das Symbol für Stolz, ja, das Symbol von, ja, irgendeiner, der total daneben geht, ja. Daniel war ja da in seinem Hof, ja, und da gibt's auch dieses Bild, ja, von diesem Baum, ja, was Nebukadnezar hat und was ihn Daniel auslegt, ja. Und wo es dann wirklich heißt, durch diesen Hochmut wird dir dein Königtum genommen, ja. Und er hat dann gesagt, ja, Babel, dich habe ich gebaut, Babylon, dich habe ich gebaut, ja. Aber nicht aus der Kraft Gottes heraus, sondern wirklich aus dem Hochmut heraus. Und dann kam der Wahnsinn, die Psychose oder was auch immer er dann gehabt hat. Aber das nur am Rande. Ja. Und dann ist dieses Reich auch gefallen, das babylonische Reich. Und dann kam eine ganz interessante Gestalt, dann kam dieser Perserkönig, der Kyrosch aus dem Persischen. Ja, ist ganz interessant, was dieser Name auch bedeutet. Ja, wenn man, ist ja Iran, ja, das heutige Iran, Persien, ja, aus dem Iran. Dieser Kyros, das war ein Mann, der eine Religionsfreiheit gehabt hat in dem Perser. Jeder konnte quasi seine Religion leben, ja. Und Gott hat ihn erwählt zu seinem Werkzeug. In Jesaja 44, 45 steht: Kyros, mein Knecht, mein Hirte, wird alles das tun, was ich ihm aufgetragen hat. Und zwar die Israeliten zurückführen, das König den Tempel wieder bauen und das auch finanzieren. Der hat den Tempel mitfinanziert, Kyros, den neuen Tempel, den zweiten Tempel, ja, der gebaut wurde. Und da Esra, ja, in Esra kommt viel darüber. Aber Kyros, und dieser Name Kyros wird meistens mit dem griechischen Wort Kyros übersetzt, Sonne, aber im Persischen heißt er wohl so viel wie der Besitzer des Schmelztiegels. Der Besitzer des Schmelztiegels. Und wenn man davon ausgeht, dass vieles im Alten oder in der Bibel überhaupt immer eine Bedeutung auch hat und einen Hintergrund hat, ja. Und wenn du dir vorstellst, so ein Schmelztiegel, der ist ja was für was gemacht, da wird Metall geschmolzen. Ja, warum will man Metall schmelzen? Einmal kannst du es in eine Form gießen. Das ist aber erst der zweite Teil. Der wichtigere Teil ist, dieses Metall zu reinigen. Ja, du kannst es reinigen, einfach indem du es erhitzt. Schlacken sitzen sich oben ab. Ja, du kannst Legierungen herstellen, zum Beispiel Kupfer und Zinn, machst du Bronze draus, oder auch wenn du Eisen herstellen willst, ja, wenn du das wird durch die Erhitzung im Schmelztiegel, daraus wird das der Stahl gemacht, in dem der Kohlenstoff aus dem Eisen reduziert wird, ja, und so wird das Eisen immer härter und wird dann Stahl, ja. Das ist, ja, und so ist es auch bei uns so ähnlich, ja. Diese Israeliten, die mussten dadurch, ja, um einfach in die Demut reinzukommen, ja, in die Demut reinzukommen. Diese 70 Jahre in der Diaspora oder im Exil, haben dieses Volk zurückgebracht an das Herz Gottes, ja. Der Tempel war weg, der ganze Stolz dieses Volkes war weg, ja. Und es blieb nur noch Gott übrig, ja. Weißt du, manchmal kommen solche Sachen und benutzt auch kurz solche Sachen, um dich wieder auf den Weg zu bringen, ja. Um dich wieder dahin zu bringen, um wieder zu rufen nach Gott, ja. Und da gibt's ja diesen Witz, ein Fahrer kommt ins Himmelstor, ja. Und ein Busfahrer. Und ich glaube, so ähnlich war es, und Petrus sagt, nur einer von euch beiden kann hier reinkommen, und zwar der Busfahrer. Warum denn das? Er hat mehr Leute zum Beten gebracht, ne? Und das passiert ja in der wenn du in den Schmelztiegel kommst, ja, das ist nicht schön, ja. Wenn Metall geschmolzen wird, das fühlt sich vielleicht auch für das Metall nicht schön an, ja. Es wird aber weich, es wird flüssig, ja. Wenn du noch mehr erhitzt, wird es auch gasförmig sein muss, ja. Aber du kannst es reinigen, ja. Man kann aus minderwertigem Gold das immer mehr reinigen, ja. Da gibt's Prozesse, du kannst bis 99,999% Gold haben, ja. Oder du hast das 333er Gold, Ja, mein Ehering zum Beispiel war so ein minderwertiges DDR-Gold. Ich konnte ihn irgendwann nicht mehr tragen. Ich weiß nicht, was da alles drin war. Das hat nur noch gejuckt, das Ding. Ja, sieht aus wie Gold. Ja. Ich hoffe auch, dass ein bisschen Gold drin war. Aber wahrscheinlich auch jede Menge andere Sachen. Ne? Du siehst es nicht an, es sieht aus wie Gold. Ne? Sieht aus wie Gold. Und so ist es auch bei uns. Ja. Manchmal ist es so, es sieht alles aus wie Gold bei dir. Und eigentlich erst, wenn es unter Druck gerät oder wenn es in diesen Schmelztiegel gerät, ja, dann merkst du wirklich, was drin ist, ja, was davon Gold ist und was davon Stroh ist, was davon Holz ist, Papier oder was auch immer, was verbrennt, ja. Und es hat zwei Vorteile. Du erkennst auf der einen Seite, dass du noch mehr Reinigung brauchst und du wirst gleichzeitig auch gereinigt. Und es wird immer hochprozentiger oder immer reiner. Es wird immer reiner. Du wirst immer reiner dadurch. Und das ist Gottes Prinzip mit uns. Ja, das ist Gottes Prinzip mit uns, uns zu reinigen, uns umzugestalten. Ja, dieser Prozess der Seelenerneuerung, sag ich mal. Weißt du, unsere Seele braucht Zeit, um Sachen einfach zu kriegen. Sie hat bestimmte Verletzungen erlebt. Du bist irgendwo aufgewachsen. Du hast die Eltern gehabt oder jenen Erzieher gehabt. Ja, bringst Sachen mit. Du hast Traumata erlebt. Unsere Seele braucht eine Zeit, um einfach hergestellt zu werden. Ja, wieder erneuert zu werden, wieder von Gott ausgerichtet zu werden. Ja, einfach. Ja, diese Stärkung am inneren Menschen, ja, diese Stärkung am inneren Menschen, ja, weil wir haben diese Seele und wir müssen auch damit umgehen, ja. Wir sind Geist, ja, leben in einem Körper, haben eine Seele und beides oder alles drei hat seinen Raum und muss sich immer mehr dahin ausrichten, auf Gott hinaus, ja, der Körper und die Seele auch. Und das ist dieser Prozess, ja. Und das fand ich so spannend bei diesem Kyros, ja. Dieser Besitzer des Schmelztiegels, ja. Der einfach von Gott auch, Gott selber sagt zu ihm, der Gesalbte des Herrn. Und er war nicht mal ein Israelit, ja. Hat wahrscheinlich auch gar nicht an Gott geglaubt. Da gibt's auch weltliche Quellen. Dieser Kyros-Zylinder nennt sich der, ja, wo drin steht, wo einfach auch seine Umgang mit Religion einfach steht, ja, dass er jedes Volk seine Religion hat leben lassen, ja. Die durften frei ihr Glauben leben, nicht wie die Mullahs heute im Iran, die sagen ja nur so, wie wir wollen, ja. Ja, und deswegen gehen sie auch irgendwann unter, weil Gott da nicht dabei ist. Aber das bedeutet auch, Gott kann diese Regierungsleute einfach, weißt du, wir brauchen nicht unbedingt einen Präsident, der an Jesus glaubt, obwohl das gut ist, aber es kann ein Präsident sein oder ein Bundeskanzler oder ein Regierungschef, der einfach das Evangelium befördert, ja, der einfach Freiheit schafft, der einfach Freiheit in unserem Deutschland schafft, ja, dass wir wirklich nicht unter irgendeiner Ideologie stehen, was auch immer das sein soll. Manchmal ist vielleicht auch ein Regierungschef, der Christ ist vielleicht nicht so gut für die Gemeinde, ja. Manchmal ist es schwierig, ja, weil du brauchst diese Trennung von Staat und Kirche, die ist einfach wichtig, ja. Du brauchst eine Trennung von Staat und Kirche und wir brauchen die Freiheit fürs Evangelium, ja. Wir brauchen diesen Anreiz, das Evangelium verkünden zu dürfen. Wir brauchen diese Freiheit, das brauchen wir einfach, ja. Ja, und wir müssen beten, auch wenn wir beten für unsere Regierung oder für Europa, dass überall solche Regierungen drankommen, solche Parteien rankommen, die wirklich Freiheit, ja, bringen fürs Evangelium, ja. Und dann gibt's dann nach diesem zweiten Tempel, wer weiß, wie lange der steht denn noch, der zweite Tempel? Steht nicht mehr, ne? 70 nach Christus ist er von Titus, glaube ich, von Titus zerstört worden, ja. Und dann gibt's diese Prophetie in Hesekiel über diesen neuen Tempel, ja. Hesekiel Kapitel 40 bis 48, wo beschrieben wird dieser Tempel, ja, mit gewaltigen Ausmaßen, ja, wo der erste Tempel war 25 Meter in der Länge, der zweite Tempel war, glaube ich, in Herodes wurde dann nochmal ausgebaut, war so 400 bis 500 Meter in der Länge. Und dieser im Hesekiel, der beschreibt so ein Ausmaß von 1,5 Kilometern, ja, mal 1,5 Kilometer, ja. Aber auf die Größe kommt es gar nicht an. Es kommt auf den Fluss an, ja. Es kommt auf den Fluss an. Ihr wisst ja diese Stelle, ja, wo er abmisst vom Tempel, ja. Da kommt unter der Osttür des Tempels kommt dieser Fluss hervor. Das sickert unter der Schwelle hervor, ja. Und dann misst er 1000 Ellen, ja. Und dann ist er knöcheltief, ja. Und dann ist er knietief, dann ist er hüfttief und dann musst du schwimmen, ja. Ihr kennt alle die Stelle, oder wer kennt's nicht? Ihr kennt's alle, okay, ja. Und ich habe mich so gefragt, wenn du zum Beispiel die Donau nimmst, ja, die ist an ihrer Quelle noch ein kleiner Bach, ne? Aber je mehr du Richtung Schwarzes Meer geht, umso breiter wird die, ne? Aber bei diesem Fluss aus dem Tempel ist es umgekehrt, ja. Also nicht umgekehrt, ist genauso, aber wo kommen da die Zuflüsse her? Es kommt nur dieser Strom aus dem Tempel. Es kommt nur dieser Strom aus dem Tempel, das langsam plätschert und dann immer größer wird und immer tiefer wird und immer mehr wird, ja. Und ich glaube, das ist ein Bild ist auf den Tempel in uns, ja. Jesus sagt ja, und da gibt es auch den Zusammenhang in Johannes 7 und Johannes Kapitel 4, ja. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ja, wer an mich glaubt, Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da sind die Parallelen da, ne, zum Tempel, der da beschrieben wird und im Johannes. Ich bin etwas erkältet, deswegen ist es heute nicht ganz so flüssig, macht aber nichts. Weil Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Ich habe mir alles angestrengt. Seid ihr noch da? Hesekiel, Kapitel 47. Der Fluss bringt Leben. Überall, wo der Fluss hinkommt, kommt Leben hin. Überall, wo der Fluss hinkommt, kommt Leben hin, ja. Die Bäume am Rande des Flusses, die wachsen, ja. Und das Laub verwelkt nicht. Früchte kommen regelmäßig, monatlich. Ja, Offenbarung 22 ist auch eine Parallelstelle zu dieser Stelle, wo es heißt, der Baum des Lebens wurzelte rechts und links von diesem Fluss, der aus dem Tempel hervorkommt, weißt du. Und dieser Tempel sind wir und dieser Fluss kommt aus uns heraus, ja. Und er wird immer größer. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es werden Ströme lebendigen Wassers. Es werden, wo es erst anfängt mit einem Rinnsal, es werden Ströme lebendigen Wassers, ja, weil das übernatürlich ist, ja, der dritte Tempel, ja, unter den Juden, da wird ja gesammelt für den Bau des dritten Tempels, aber der dritte Tempel ist schon da, ja, der Tempel der Verheißung ist schon da, der Tempel, den Jesus selber gebaut hat in unserem Innern, ja, wenn Jesus da eingezogen ist, ja, dann fließt aus dir ein Strom heraus, ja, hier oder da, aus deinem Inneren, ich weiß nicht, wo dein Inneres ist, da wahrscheinlich, ja, kommt ein Strom hervor und ein Strom verbindet sich mit dem anderen Strom, ja. Hier sind viele Ströme, die sich verbinden, ja, und es kommt Leben ins Land, ja. Immer wenn du rausgehst, es kommt Leben ins Land, es kommt Leben ins Land, es kommt Leben ins Land, ja, und es kommt aus deinem Innersten, ja, ja, und Johannes oder Jesus sagt es im Johannes, ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ja, wie sagt denn die Schrift, ja, dass wir glauben sollen? Und das ist so interessant, was ich entdeckt habe. Im Jesaja steht ganz viel auch darüber. Jesaja ist überhaupt genial zum Lesen. Jesaja 28, Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen Eckstein, ja, einen Eckstein. Und wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, ja. Das ist, was ich glaube, was Jesus meint, wenn er sagt, wer glaubt, wie die Schrift sagt. Du erkennst den Glauben daran, ja, dass du keine Angst mehr hast. Und vielleicht hast du noch Angst, aber die wird dich nicht mehr beeinflussen, ja, die rauscht vorbei, ja. Du wirst nicht mehr ängstlich eilen, weil du dein ganzes Vertrauen auf den Eckstein gesetzt hast. Weißt du, wenn du in jeder Lebenslage, egal was auf dich zukommt, deinen Glauben auf den Eckstein gesetzt hast, da wirst du nicht mehr ängstlich eilen. Das ist ein Zeichen von Menschen, wo Christus der Eckstein geworden ist. Und da fließen die Ströme lebendigen Wassers. Das ist keine Sache, die du machen kannst, aber das ist eine Sache, wo du dich entscheiden kannst, wo du sagen kannst, hier, der Eckstein, ja. Es kann sein, dass dieses Problem jetzt ist. Und ich war schon vor ein paar Wochen war ich in einer Situation drin und sagte, da komme ich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ja. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich war total, ich wollte aufgeben und alles Mögliche, ja. Weiß nicht, wie das gehen soll, ja, in meinem Geschäft. Und ich hab's Gott hingegeben. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, ja. Jammer, ja. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aber ich weiß, du bist mein Fels. Du bist mein Eckstein, ja. Und innerhalb von 2-3 Stunden war dieses Ganze, es waren zwei horrende Probleme für mich, ja. Die waren innerhalb von 2 Stunden weg, ja. Innerhalb von 2 Stunden, wo ich gedacht habe, ich sehe keinen Ausweg mehr, ja. Und es waren keine Kleinigkeiten, ja. Es waren keine Kleinigkeiten. Aber weißt du, der Fels ist in dir drinnen, ja. Dieser Fels, wo das Wasser rauskommt. Dieser Fels, wo der Strom rauskommt. Dieser Fels, wo das Leben rauskommt. Weißt du, was suchst du noch das Leben, wenn das Leben in dir drin ist, ja? Ja, das Leben ist in dir drinnen. Das Leben ist in dir drinnen und es kommt aus dir heraus. Und es bewässert alles, weißt du, und überall, wo du hinkommst, steht das Leben auf, ja, sprießt es, ja, wenn du Worte sagst, wenn du von Gott Zeugnis gibst, wenn du für Menschen betest, es kommt das Leben heraus, es kommt, bist du bereit, dich so weit zu demütigen, nicht mehr an dich selbst zu glauben, sondern an den Eckstein in dir, an den Stein, an diesen Fels, auf dem du gegründet bist. Bist du bereit, ja, einfach wegzuschauen von dir und auf den Fels zu schauen? Weißt du, es macht jeden Unterschied der Welt, ob du glaubst, ja, mir ist alles möglich, weil ich bin, sondern mir ist alles möglich, weil Jesus alles möglich ist, ja. Weil Jesus das spricht, weil Jesus das sagt, weil Jesus mich dahin geschickt hat, weil Jesus durch mich den Weg bereiten will, weil Jesus durch mich den Acker pflügen will, weil Jesus durch mich die Ernte einholen will. Weißt du, es macht allen Unterschied der Welt, mit welcher Motivation du rausgehst, mit welchem Tempel du unterwegs bist, ja. Du kannst immer noch mit dem ersten Tempel unterwegs sein, ja. Und sagen, oh, ich habe den Tempel, ja, ich bin ja in wo sind wir nochmal? Filderstadt, ja, es geht weiter, ne? Ich bin ja in Filderstadt in der Gemeinde, ja, ich habe alles Wissen, was geht, ja, also ich kriege die besten Predigten, ich habe die beste, ja, ist auch so, die besten Predigen, ja, aber du kannst dich da drauf nicht ausruhen, du kannst nicht sagen, so, ich habe ja alles, ich brauche nichts mehr, jetzt lege ich die Füße hoch und jetzt lasse ich den Gott ein guter Mann sein und ja, das Leben ist schön, ja, das ist auch schön. Oder du lebst im zweiten Tempel. Ja, das kommt vor und es brauchen wir noch dieser Schmelztiegel. Das ist einfach gut. Wir brauchen wirklich regelmäßig diesen Schmelztiegel, ja, damit die Schlacken abgekocht werden müssen. Weißt du, die Schlacken schwimmen oben. Wenn das ganze Metall flüssig geworden ist, schwimmt die Schlacke oben. Und da gibt's so Rechen, dann zieht man die vom Schmelzstoff weg. Ja. Und dann weißt du, dass aus dir der Strom des Lebens kommt. Immer mehr erkennst du das. Weißt du, diese, noch 5 Minuten schaffe ich, diese Schlacken, ist entweder Stolz oder Hochmut ist das Gleiche oder Depression ist auch das Gleiche, ist einfach immer das Gleiche, ja, ist immer das Gleiche, Stolz, Hochmut, Depression ist immer das Gleiche, ja, ist immer das Gleiche, das kannst du in der Pfeife rauchen, das muss raus, weißt du, und deswegen kriegst du Feuer unter dem Arsch, ja, du kriegst Feuer unter dem Arsch gemacht, ja, das brauchst du manchmal, sag mal zu deinen Wochen, du brauchst es manchmal, ja, brauchst es manchmal, ja, weil es ist auch gut für dich, ja. Es ist auch gut für dich, wenn du erkennst, wenn du unter Druck kommst, was kommt raus? Kommt noch der alte Jezorn raus oder der Cholero oder kommt plötzlich die Liebe raus, ja? Dann denkst du, oh, da ist schon wieder Schlacke weg, ja, da ist schon wieder Schlacke weggegangen. Liebe kommt raus, ja. Früher, da hättest du mich dann nicht ansprechen sollen in der Situation, ey, da hätte ich dir was erzählt. Aber jetzt kommt der Liebe raus, ja. Jetzt kommt der Liebe raus und denkst, meine Güte, wann hat denn Gott das gemacht, ja. Keine Ahnung, aber er macht es, ja, die Schlacken müssen weg, sag mal, die Schlacken müssen weg, ja, ja, dass der Fluss immer mehr fließen kann, ja, dass der Strom immer mehr ins Land gehen kann, ja, keiner will ja deine Schlacken haben, ja. Je reiner, je besser, denk an meinen Ehering, ja. Ich habe gesagt, wenn ich nochmal einkaufe und ich will einkaufen, wenn ich das Geld zusammen habe, ja, dann so hochprozentig wie geht, ja. keine minderwertige Qualität mehr, keine Beimengung mehr, reines Gold. Amen. Halleluja, reines Gold wollen wir. Und das ist das Gut und das ist so ein Trost, dass wir wissen, auch wenn wir in den Schmelztiegel kommen, wer war schon mal im Schmelztiegel? Wer war schon öfter mal im Schmelztiegel? Wer ist jeden Tag im Schmelztiegel? Es ist sehr unangenehm, Schmelztiegel zu sein, aber Halleluja, wenn dadurch das Gold in uns gereinigt wird und da dieses ganze Holz, Heu und Stroh rauskommt und wir dann auch ja, beim Gericht, ja, wird ja das Gericht nach Werken geben und wo dann Holz, Heu und Stroh verbrennen werden. Und es ist ja gut, wenn hier schon ganz viel verbrannt wird, ja, und unser Herz wirklich in Gold geläutert wird und immer mehr diese Erneuerung des Sinnes stattfindet, wie Andreas es gesagt hat, einfach, dass die Liebe rauskommt, wo früher die Wut rauskam, der Ungeduld und Ärger und Zorn. Und plötzlich merkst du auch, du bleibst in der Situation gelassen, wo du früher dich total aufgeregt hast. Dann weißt du, du warst irgendwie im Schmelztiegel und Gott hat was aus dir wirklich rausgenommen. Und das ist so wunderbar. Ich sag nicht, wir sollen immer, Jesus war auch nicht immer nur gelassen. Also er hat auch manchmal klare Kante gegeben, ja. Aber es war immer ein heiliger Zorn, den er hatte. Es war kein unheiliger Zorn. Also wir haben kein Recht, unheilig zornig zu sein und ärgerlich zu sein, sondern wir wachsen wirklich in der Liebe. Und alles, was wir tun, tun wir aus der Liebe. Und wir lassen diesen Strom in uns einfach fließen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen, Hesekiel 47. Das ist alles, was letztlich diese ganzen Stellen, die mit Leben zu tun haben, ja, sind, die saugt unser Geist auf, ne, weil wir wissen, dass das hat was mit uns zu tun. Jesus ist unser Leben und all diese wunderbaren Bibelstellen, wo vom Leben, vom Lebenswasser, Strom des Lebens, die Rede ist, die saugen wir auf, ja, und dann weißt du schon wieder, boah, dieser Strom, der fließt in mir. Wow, egal was um mich rum fließt, egal, vielleicht ist um dich rum Wüste, aber in uns, ja, da gab es früher auch falsche Lehren, in uns kann keine Wüste mehr sein. Du gehst vielleicht durch eine Wüste, die um dich rum ist, Aber wenn er das Leben in dir lebt, kann in dir nicht mehr Wüste sein. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und ich sage, in mir ist es komplette Wüste. Nein, Lüge. Du musst dich neu bekehren. Weil es kann nur in dir Wüste sein, wenn Jesus da nicht drin ist. Und das ist schon mal toll, dass du weißt, egal in welcher Situation du bist, das Leben hat immer die Überhand und das Leben wird siegen und Jesus wird siegen in uns und wir werden dadurch gereinigt und das Gold, das unser innerer Mensch ist, ja, und das ist, wir anhäufen auch immer mehr, das wird immer gereinigter. Also ich bin gespannt auf den Ring schon. Auch? Müsst ihr uns dann zeigen? Ich glaube, wir haben 585er, also nicht mehr 333er, sondern 585er, also hält seit knapp 32 Jahren, glänzt auch noch, aber vielleicht sollten wir nochmal reinigen. Du sagst ja, je öfter man es reinigt, umso hochprozentiger wird er, also vielleicht sollte man nochmal in den Ofen geben, wird er nochmal teurer. Halleluja. Neues Geschäftsmodell. Halleluja, ihr wunderbaren Gold, Silber, Edelsteine. Halleluja. Die bringen wir dem Herrn. Und in diesem Sinne, voll vom Heiligen Geist, wollen wir in diesen wunderbaren Boden geben, der hier heute Abend ist, in diese wunderbare Gegenwart Gottes. Fragt den Heiligen Geist, auch ihr an den Kameras einfach, Livestream. Was soll ich geben? Oder wenn ihr später nachhört, was darf ich geben? Heiliger Geist, ich höre deine Stimme jetzt. Und ich danke dir, dass du mir sagst, was ich geben kann, was ich geben darf. Und wofür ich eine 30, 60, 100-fältige Ernte erwarten darf. Weil das dürfen wir erwarten. Genau, vielleicht können wir es einblenden, auch für alle, die nicht live geben. Hier haben wir eine mit PayPal, mit Visa, Kreditkarte, Überweisung. Genau, macht gerne davon Gebrauch oder von unseren Verpflichtungserklärungen oder bar. Einfach lass dich inspirieren, diesen wunderbaren Bund. Waren das nicht zwei total starke Stunden? Wirklich, oh, danke Herr. Danke für mich diesen Gehalt, diesen Gehalt, den wir hier bekommen, auch in der Schule, was wirklich baut, was wirklich den Leib baut, was uns baut, was jeden Einzelnen baut. Hört es gerne auch nach nochmal. Genau, dann wollen wir es rumgeben, die Eimer. Und wie geben wir? Mit Freude! Auch an den Kameras. Gebt mit Freude. Ein fröhlichen und freudigen Geber liebt Gott. Weil Gott liebt auch. Er liebt es zu geben. Er ist voller Freude. Gott muss auch nicht zum Geben gedrängt werden, sondern er gibt dir gerne. Wie toll, oder? Wir haben einen Vater, der uns gerne gibt, der dir gerne gibt. Und wir haben noch ein tolles Zeugnis hier. Ich lese euch das vor von einer Glory-Life-Schülerin von letzter Woche. Und die schreibt, ich bin Glory-Life-Schülerin, vielleicht bist du ja auch gerade heute Abend da. Letzten Donnerstag war ich durch eine Dienstreise verhindert, an der Online-Schule teilzunehmen und habe heute nachgehört. Während des Lobpreises war ich in der Küche und bin mit eingetaucht und habe auch die Übung mitgemacht, dass man Jesus wahrnehmen soll. Als ich da so eingetaucht bin, sagte Pastor Georg, dass man das auch in der Küche erfahren kann oder so ähnlich. Da musste ich schmunzeln, denn ich hatte gerade kurz vorher gedacht, ob das wohl auch in der Küche klappt. Ja, es klappte. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie die Salbung online präsent ist. Meine persönliche Jesus-Erfahrung kurz danach kann ich auch gerne weitergeben. Vielleicht ermutigt es bzw. aktiviert noch jemand anderen. Und zwar sah ich ein technisches Digitalfeld, wie man es von einem Instagram-Reel kennt. Wer ist bei Instagram? Nicht so viele, ne? Ich auch noch nicht. Okay, Facebook noch bis jetzt. Das, wenn man es hin und wieder hin und her schiebt, ein leichtes Kreuz zeigt. Und damit man dem, der das Reel erstellt, markiert, wo genau das Zentrum des Bildes ist. In diesem Bild sah ich mich dann und Jesus hatte quasi das Handy und hat total zentriert und fokussiert auf mich angepeilt. Er hat so justiert, dass ich sehr präzise in der Mitte war. Mir war in dem Moment so deutlich, dass Jesus mich und meine Situation total auf dem Schirm hat und dass ich im Zentrum seines liebevollen Interesses bin. Wunderbar, ne? Wie toll Gott diese Bilder benutzt, ne? Das weiß ich eigentlich im Kopf, aber diese Verdeutlichung war doch sehr tief und klar und durfte tief ins Herz sacken. Außerdem habe ich gejubelt, dass wir jetzt noch weitere Sachen über Heilung und Aktivierung für mehr Heilung um uns herum lernen. Mein Mann braucht nach 6 Jahren noch immer die Manifestation seines neuen Herzorgans. Eure Teachings, euer Glaube und die Aktivierung lassen mich immer mutig und zuversichtlich zurück und helfen mir, kühn zu beten und zu handeln. Gottes Segen, ich freue mich, eure Wenke. Toll, ne? Halleluja. Wir segnen dich, Wenke, und freuen uns, dass du dabei bist und wir lernen zusammen. Genau. Und dann habe ich ein Zeugnis. War nicht die Daria heute da? Okay. Dann lese ich euch noch kurz ein Zeugnis vor, das sie uns geschrieben hat. Ich meine, es war sie, geschrieben hat. Am 22. April 26 betete ich für die Mutter meiner Nachhilfeschüler, die starke Ischias-Schmerzen hatte und kaum laufen konnte. Während des Gebets spürte sie Wärme in ihrem Körper und der Schmerz wurde besser. Am nächsten Tag ging es ihr deutlich besser. Als wir uns wieder trafen, bemerkte ich, dass ihr rechtes Bein kürzer war als das linke. Ich betete erneut im Namen Jesu und befahl, dass sich das Bein ausgleicht. Vor unseren Augen streckte sich das kürzere Bein sichtbar aus und wurde gleich lang. Stark, ne? Sie war völlig überwältigt und voller Freude. Ich glaube, sie hat in diesem Moment erkannt, dass Jesus real ist. Alle Ehre ihm. Amen. Stark, ja? Es gibt uns doch Mut, den Menschen einfach freimütig Heilung anzubieten und weiterzugeben. Halleluja.